Übung 7. Hören Sie das Interview und markieren Sie die richtige Antwort. Guten Tag, ich bin Korrespondent der Sibirischen Zeitung. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Ja, gern. Herr Schneider, sind Sie zum ersten Mal in Sibirien? Ja, ich komme jetzt aus Omsk. Ich habe dort Verwandte und hier in Novosibirsk bin ich nicht privat, sondern beruflich. Und was machen Sie hier in Sibirien? Ich arbeite bei der GTZ. Diese Gesellschaft führt Projekte und Programme zur Entwicklung der Wirtschaft in Russland durch. Und was machen Sie hier in Novosibirsk? Im Auftrage der GTZ berate ich Farmer, Manager und Unternehmer. Und in Deutschland koordiniere ich die Arbeit in der Zentrale. Dann haben Sie bestimmt einen langen Arbeitstag. Eigentlich arbeite ich 38 Stunden in der Woche, aber oft mache ich Überstunden. Und wie lange haben Sie Urlaub? 30 Tage im Jahr. Vielen Dank, Herr Schneider, für das Interview. Wir wünschen Ihnen alles Gute hier in Sibirien und viel Erfolg.